Achter Abschnitt. Die Kultivierung des Ida-Feldes. Die Aias aber mehrten sich nach den Worten des Allvaters: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Die zunehmende Bevölkerung konnte aber allmählich nicht mehr von dem Ertrag der wild wachsenden Bäume leben. Es machte sich planmäßiger Anbau des Gotteslandes notwendig. Der Pflug wurde in Gebrauch genommen und eine Reihe von Nutzpflanzen gezüchtet, die zum Teil nach der Entdeckung Amerikas aus Mittelamerika den Europäern bekannt wurden. Das Getreide hatten die Arier nach Professor Baumgarts Untersuchen über die Urheimat der Landwirtschaft schon im Tertiär gebaut. Der Hauptstrom des Landes und die von allen Seiten vom Gebirge herabrinnenden Wasser wurden in einem Riesenkanal, der rings um die Ebene lief und das Asenland von dem im Gebirge hausenden Riesen, Niederrassigen und Tiermenschen trennte, aufgefangen. Über das tatsächliche Vorhandensein von Riesen in der Vorzeit findet der Leser Belege in dem großen Werk von Blavatsky und bei dem geistvollen Forscher Lanz Liebenfels, Ostara-Bücherei, Modling bei Wien und dann bei E. Beta, Die Erde und unsere Ahnen, Berlin-Lichterfelde, bei Bär Mühler. Dieser Strom wurde durch 4 Hauptkanäle über die ganze Ebene verteilt und diese künstlich bewässert. Das sind die 4 Ströme, die nach der Bibel durch den Garten Eden flossen und ihn bewässerten. Von dem ringsumlaufenden Kanal spricht Odins Berater in der Edda: Isling heißt der Fluss, der wieder das Volk der Riesen, das Gottesland begrenzt. Offen eilen soll er in Ewigkeit, kein Eis setzt er an. Vaftrudnirlied. Auch die 4 Ströme der Bibel, in die sich der Hauptstrom teilte, erwähnt die Edda und bezeichnet jene als die 4 Milchströme, die aus dem Euter der Kuh Audhumbla rannen. Infolge der reichlichen Bewässerung gab es nämlich auf dem Ida-Felde 2 Ernten, eine durch Regen und eine durch künstliche Bewässerung erzeugte. Die künstliche Bewässerung war daher für die Midgard-Bewohner so wertvoll, als wenn in den Strömen Milch geflossen wäre. Auf Midgard-Atlantis ist deshalb das Wort der Bibel anzuwenden, ein Land, darinnen Milch und Honig fließt. Arische Auswanderer, die im Nil, Mississippi und Euphrat-Tale Kolonien gründete, schufen dort ebenfalls Bewässerungsanlagen nach dem Muster der atlantischen. Zweifellos wurde die Kultivierung des Ida-Feldes mit Überlegung und großem Verständnis durchgeführt. Darauf bezieht sich eine Stelle der Edda, welche besagt, dass die Asen die Erde aus einer Hirnschale machten. Dass bei der in der Hauptsache aus Früchten bestehenden Nahrung der Aias die Pflege der Obstgärten eine hervorragende war, lässt sich denken. Die griechische Sage weiß auch von wundervollen Gärten der Götter mit goldenen Äpfeln, das sind Apfelsinen, zu berichten, welche im Westen von Europa auf einer Insel im Ozean lägen. Dort flössen auch die ambrosischen Quellen des Zeus, der Urtbrunnen, der Brunnen des Lebens. Und dort spendete die Erde die herrlichsten Gaben der Götter. Die alten Sagen gründen sich in der Regel auf geschichtliche Berichte und die Mythe von den prächtigen Gärten der Hesperiden ist nichts anderes als eine Beschreibung der herrlichen Fruchtgärten auf dem atlantischen Ida-Felde oder Eden. Nach der Schilderung der indischen Vedas liegt der Garten Eden auf einer Insel, wohl Atlantis. Der jüdische Verfasser des biblischen Berichtes verlegt ihn nach Mesopotamien, um die Fälschung, die Juden stammten in gerader Linie aus dem paradiesischen Asenlande und von den Aias, leichter glaubhaft erscheinen zu lassen. Die Fälschung ist aber sofort zu erkennen. In der mesopotamischen Tiefebene gibt es weder 4 Ströme, noch einen Strom, der das ganze Land Eden umfließen könnte, noch Gold und Edelsteine. 1. Mose 2. Bei dem vulkanischen Charakter von Atlantis war natürlich der Reichtum des Landes an Gold, Silber, Erzen und Edelsteinen aller Art ein sehr großer. Das bezeugt auch die Beschreibung der Bibel in 1. Mose 2 und übereinstimmend damit die Überlieferung alter Völker, die mit Atlantis in Beziehung standen. Der Reichtum an münzbaren und edlen Metallen aller Art erklärt sich zum Teil daraus, dass bei der Auflösung unseres Vormondes Phöbus und bei dessen Einsturz auf die Erde dessen Metallkern in der Hauptsache gerade in diesen Breiten niederging. Siehe Fischer, Weltenwende. Dann aber ist von jeher das angrenzende Mittelamerika so reich an edlen Metallen gewesen, dass man daraus auch den gleichen Rückschluss auf Atlantis machen kann. Jedenfalls war der Metallreichtum von Atlantis eine der Hauptursachen davon, dass sich auf Atlantis eine so überaus reiche vorgeschichtliche Zivilisation entwickeln konnte, wie sie in Abschnitt 11 und folgendem beschrieben wird.